Zum 56. Jahrestag des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il widmete dem Genossen Kim Jong-un das Corps der Militärattachés in der TVÖ-Gabelmann-Korps und Glückwunschadresse, die der Leiter des Corps Jiang Ping, Verteidigungsattaché der Botschaft der Volksrepublik China, am 24. August dem Armeegeneral der Landstreitkräfte Park Yong-sik, Minister für Volksstreitkräfte, übergab.